Arthur Schnitzler, Leutnant Gustl. Wie lange wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Wer sieht's denn? Wenn seiner sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich und vor dem brauche ich mich nicht zu genieren. Erst 21:45? Er kommt vor, er sieht schon seit 3 Stunden in dem Konzert. Bin's halt nicht gewohnt. Was ist es denn eigentlich? Ich muss das Programm anschauen. Ja, richtig, Oratorium. Ich hab gemeint Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Wenn ich wenigstens einen Exit hätte. Also Geduld, Geduld. Auch Oratorien nehmen ein End. Vielleicht ist es sehr schön und ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollte mir auch die Laune kommen, wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen? Hätte ich die Karte lieber dem Benedek geschenkt, dem machen solche Sachen Spaß. Spielt ja selber Violine. Ah, da wäre der Kopetzky beleidigt gewesen. Es war ja sehr lieb von ihm, wenigstens gut gemeint. Ein braver Kerl, der Kopetzky. Der einzige, auf den man sich verlassen kann. Seine Schwester singt ja mit unter denen da oben. Mindestens 100 Jungfrauen, alle schwarz gekleidet, wie soll ich die da herausfinden? Als er mitsingt, hat er auch das Billett gehabt, der Kopetzky. Warum ist er nicht selber gegangen? Sie singen übrigens sehr schön. Es ist sehr erhebend. Sicher, bravo, bravo, ja, applaudieren wir mit. Der neben mir klatscht wie verrückt. Ob es ihm wirklich so gut gefällt? Das Mädel drüben in der Loge ist sehr hübsch. Sieht sie mich an oder den Herrn dort mit dem blonden Vollbart? Ah, ein Solo. Wer ist das? Alt Fräulein Walker, Sopran Fräulein Michalek. Das ist wahrscheinlich Sopran. Lang war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn es langweilig ist. Übermorgen könnte ich eigentlich wieder hingehen, zur Traviata. Ja, übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Ach, Unsinn. Das glaube ich selber nicht. Warten's nur, Herr Doktor, Ihnen wird's vergehen, solche Bemerkungen zu machen. Das Nasenspitzel haue ich Ihnen herunter. Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnte. Ich möchte mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleihen, aber der frisst mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht störe. In welcher Gegend die Schwester von Kopetzky steht, ob ich's erkennen möchte. Ich hab's ja nur 2 oder 3 Mal gesehen, das letzte Mal im Offizierscasino. Ob das lauter anständige Mädeln sind, alle 100? Ah je. Unter Mitwirkung des Singvereins. Singverein. Komisch. Ich habe mir darunter eigentlich immer sowas Ähnliches vorgestellt wie die Wiener Tanzsängerin. Das heißt, ich habe schon gewusst, dass es was anderes ist. Schöne Erinnerungen. Damals beim Grünen Tor. Wie hat sie nur geheißen? Und dann hat sie mir einmal eine Ansichtskarte aus Belgrad geschickt. Auch eine schöne Gegend. Der Kopetzky hat's gut, der sitzt jetzt längst im Wirtshaus und raucht seine Virginia. Was guckt mich denn der Kerl dort immer an? Mir scheint, er merkt, dass ich mich langweile und nicht herkehre. Ich möchte Ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, sonst stelle ich Sie mir nachher im Foyer. Schaut schon weg, dass Sie alle vor meinem Blick so eine Angst haben. Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind, hat neulich die Steffi gesagt. Oh, Steffi, Steffi, Steffi. Die Steffi ist eigentlich schuld, dass ich da sitze und mir stundenlang vorlamentieren lassen muss. Ja, diese ewige Abschreiberei von der Steffi geht mir wirklich schon auf die Nerven. Wie schön hätte heutige Abend sein können. Hätte große Lust, das Briefel von der Steffi zu lesen. Da hab ich's ja. Aber wenn ich die Brieftasche herausnehme, frisst mich der Kerl daneben auf. Ich weiß ja, was drin steht. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmahlen gehen muss. Das war komisch vor 8 Tagen, wie sie mit ihm in der Gartenbaugesellschaft gewesen ist und ich vis-à-vis mit dem Kopetzky. Und sie hat mir immer die Zeichen gemacht mit den Augeln, die Verabredeten. Er hat nichts gemerkt. Unglaublich. Muss übrigens ein Jud sein. Freilich, in einer Bank ist er und der schwarze Schnurrbart. Reserveleutnant soll er auch sein. An mein Regiment sollte er nicht zur Waffenübung kommen. Überhaupt, dass sie noch immer so viele Juden zu Offizieren machen, da pfeife ich auf den ganzen Antisemitismus. Neulich in der Gesellschaft, wo die Geschichte mit dem Doktor passiert ist bei den Mannheimers. Die Mannheimers selbst sollen ja auch Juden sein, getauft natürlich. Denen merkt man's gar nicht an. Besonders die Frau, so blond, bildhübsch die Figur. War sehr amüsant im Ganzen. Famoses Essen, großartige Zigarren. Naja, wer hat's gehört? Bravo, bravo. Jetzt wird's doch bald aus sein. Ja, jetzt steht die ganze Gesellschaft da droben auf. Sieht sehr gut aus. Imposant. Orgel auch? Orgel habe ich sehr gern. So, das lasse ich mir gefallen. Sehr schön. Es ist wirklich wahr, man sollte öfter in Konzerte gehen. Wunderschön ist gewesen, werde ich dem Kopetzky sagen. Werde ich ihn heute im Kaffeehaus treffen? Ich habe gar keine Lust, ins Kaffeehaus zu gehen. Habe mich gestern so gegiftet. 160 Gulden auf einen Sitz verspielt. Zu dumm. Und wer hat alles gewonnen? Der Ballert. Gerade der, der es nicht notwendig hat. Der Ballert ist eigentlich schuld, dass ich in das blöde Konzert hab gehen müssen. Ja, sonst hätte ich heute wieder spielen können, vielleicht doch was zurückgewonnen. Aber es ist ganz gut, dass ich mir selber das Ehrenwort gegeben habe, einen Monat lang keine Karte anzurühren. Die Mama wird wieder ein Gesicht machen, wenn sie meinen Brief bekommt. Ach, sie soll zum Onkel gehen, der hat Geld wie Mist. Auf die paar hundert Gulden kommt's ihm nicht an. Wenn ich's nur durchsetzen könnte, dass er mir eine regelmäßige Sustentation gibt. Aber nein, um jeden Kreuzer muss man extra betteln. Dann heißt wieder, im vorigen Jahr war die Ernte schlecht. Ob ich heuer im Sommer wieder zum Onkel fahren soll auf 14 Tag? Eigentlich langweilt man sich dort zum Sterben, wenn ich die... Wie hat sie nur geheißen? Es ist merkwürdig, ich kann mir keine Namen merken. Ah ja, Etelka. Kein Wort Deutsch hat sie verstanden, aber es war auch nicht notwendig. Hab gar nichts zu reden brauchen. Ja, es wird ganz gut sein, 14 Tage Landluft und 14 Nächte Etelka oder sonst wer. Aber 8 Tage sollte ich doch auch wieder beim Papa und bei der Mama sein. Schlecht hat sie ausgesehen heuer zu Weihnachten. Naja, jetzt wird die Kränkung schon überwunden sein. Ich an ihrer Stelle wäre froh, dass der Papa in Pension gegangen ist. Und die Clara wird schon noch einen Mann kriegen. Der Onkel kann schon was hergeben. 28 Jahre, das ist doch nicht so alt. Die Steffi ist sicher nicht jünger. Aber es ist merkwürdig, die Frauenzimmer halten sich länger jung. Wenn man so bedenkt, die Maretti neulich in der Madame Sanschön, 37 Jahre ist sie sicher und sieht aus. Na, ich hätte nicht Nein gesagt. Schade, dass sie mich nicht gefragt hat. Heiß wird's. Noch immer nicht aus. Aber ich freue mich so auf die frische Luft. Werde ein bisschen spazieren gehen über den Ring. Heute heißt's früh ins Bett, morgen Nachmittag frisch sein. Komisch, wie wenig ich daran denke. So egal ist mir das. Das erste Mal hat's mich doch ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher. Freilich, der Oberleutnant Bisanz war ein ernster Gegner und doch, nichts ist mir geschehen. Auch schon anderthalb Jahre her, wie die Zeit vergeht. Und wenn mir der Bisanz nichts getan hat, der Doktor wird mir schon gewiss nichts tun. Und zwar gerade diese ungeschulten Fechter sind manchmal die gefährlichsten. Der Doschinski hat mir erzählt, dass ihn ein Kerl, der das erste Mal einen Säbel in der Hand gehabt hat, auf ein Haar abgestochen hätte. Und der Doschinski ist heute Fechtlehrer bei der Landwehr. Freilich, ob er damals schon so viel können hat. Das Wichtigste ist kaltes Blut. Nicht um einen rechten Zorn habe ich mehr in mir und es war doch eine Frechheit. Unglaublich. Sicher hätte er sich's nicht getraut, wenn er nicht Champagner getrunken hätte vorher. So eine Frechheit. Gewiss ein Sozialist. Die Rechtsverdreher sind doch heutzutage alle Sozialisten. Eine Bande. Am liebsten möchten sie gleich das ganze Militär abschaffen. Aber wer ihnen dann helfen möchte, wenn die Chinesen über sie kommen, daran denken sie nicht. Blödisten. Man muss gelegentlich ein Exempel statuieren. Ganz recht habe ich gehabt. Ich bin froh, dass ich ihn nimmer auslassen habe nach der Bemerkung. Wenn ich dran denke, werde ich ganz wild. Aber ich habe mich famos benommen. Der Oberst sagt auch, es war absolut korrekt. Wird mir überhaupt nützen, die Sache. Ich kenne manche, die den Burschen hätten durchschlüpfen lassen. Der Müller, sicher. Der wäre wieder objektiv gewesen oder sowas. Mit dem Objektivsein hat sich noch jeder blamiert. Herr Leutnant. Schon die Art, wie er Herr Leutnant gesagt hat, war unverschämt. Sie werden mir doch zugeben müssen. Wie sind wir denn nur draufgekommen? Wieso habe ich mich mit dem Sozialisten in ein Gespräch eingelassen? Wie hat's denn nur angefangen? Mir scheint, die schwarze Frau, die ich zum Buffet geführt habe, ist auch dabei gewesen. Und dann dieser junge Mensch, der die Jagdbilder malt. Wie heißt der denn nur? Meiner Seele, der ist an der ganzen Geschichte schuld gewesen. Der hat von den Manövern geredet. Und dann erst ist dieser Doktor dazugekommen und hat irgendwas gesagt, was mir nicht gepasst hat, von Kriegsspielerei oder sowas. Aber wo ich noch nichts habe reden können. Ja, und dann ist von den Kadettenschulen gesprochen worden. Ja, so war's. Und ich habe von einem patriotischen Fest erzählt. Und dann hat der Doktor gesagt, nicht gleich, aber aus dem Fest hat es sich entwickelt. Herr Leutmann, Sie werden mir doch zugeben, dass nicht alle Ihre Kameraden zum Militär gegangen sind, ausschließlich um das Vaterland zu verteidigen. So eine Frechheit. Das wagt so ein Mensch, einem Offizier ins Gesicht zu sagen. Wenn ich mich nur erinnern könnte, was ich darauf geantwortet habe. Ah ja, etwas von Leuten, die sich in Dinge dreinmengen, von denen sie nichts verstehen. Ja, richtig. Und dann war einer da, der hat die Sache gütlich beilegen wollen, ein älterer Herr mit einem Stockschnupfen, aber ich war zu wütend. Der Doktor hat das absolut in dem Ton gesagt, als wenn er direkt mich gemeint hätte. Er hätte nur noch sagen müssen, dass sie mich aus dem Gymnasium rausgeschmissen haben und dass ich deswegen in die Kadettenschule gesteckt worden bin. Ja, die Leute können eben unser eins nicht verstehen, sie sind zu dumm dazu. Wenn ich mich so erinnere, wie ich das erste Mal den Rock angehabt habe, sowas erlebt eben nicht ein jeder. Im vorigen Jahr bei den Manövern, ich hätte was drum gegeben, wenn es plötzlich ernst gewesen wäre. Und der Mirovic hat mir gesagt, es ist ihm ebenso gegangen. Und dann, wie seine Hoheit die Front abgeritten sind und die Ansprache vom Obersten. Da muss einer schon ein ordentlicher Lump sein, wenn ihm das Herz nicht höher schlägt. Und da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Lebtag nichts getan hat, als hinter den Büchern gesessen, und erlaubt sich eine freche Bemerkung. Ah, warte nur, mein Lieber, bis zur Kampfunfähigkeit. Jawohl, du sollst so kampfunfähig werden. Ja, was ist denn? Jetzt muss es doch bald aus sein. Ihr, seine Engel, lobet den Herrn. Ja, freilich, das ist der Schlusschor. Wunderschön, da kann man nichts sagen. Wunderschön. Jetzt habe ich ganz die aus der Loge vergessen, die früher zu kokettieren angefangen hat. Wo ist sie denn? Schon fortgegangen? Ja, die dort scheint auch sehr nett zu sein. Zu dumm, dass ich keinen Operngucker bei mir habe. Der Brunthaler ist ganz gescheit. Er hat sein Glas immer im Kaffeehaus bei der Kasse liegen. Da kann einem nichts geschehen. Wenn sich die Kleine da vorne einmal umdrehen möchte, so brav sitzt alleweil da, das neben ihr ist sicher die Mama. Ob ich nicht doch einmal ernstlich ans Heiraten denken soll? Der Willi war nicht älter als ich, wie er hineingesprungen ist. Hat schon was für sich, so immer gleich ein hübsches Weibel zu Hause vorrätig zu haben. Zu dumm, dass die Steffi gerade heute keine Zeit hat. Wenn ihr wenigstens wüsst, wo sie ist, möchte ich mich wieder vis-à-vis von ihr hinsetzen. Das wäre eine schöne Geschichte, wenn ihr der draufkommen möchte, hätte ich sie am Hals. Wenn ich so denke, was dem Flies sein Verhältnis mit der Winterfeld kostet, und dabei betrügt sie ihn hinten und vorn, das nimmt noch mein Ende mit Schrecken. Bravo, bravo! Ach, aus. So, das tut wohl. Aufstehen können, sich rühren. Na, vielleicht. Wie lange wird denn der noch brauchen, um sein Glas ins Futteral zu stecken? Pardon, pardon, wollen wir nicht hinauslassen? Ist das ein Gedränge? Lassen wir die Leute lieber vorbeipassieren. Elegante Person, ob das echte Brillanten sind? Die da ist nett, wie sie mich anschaut. Oh ja, meine Fräulein, ich möchte schon. Ah, die Nase, Jüdin, noch eine. Es ist doch fabelhaft. Da sind auch die Hälfte Juden. Nicht einmal ein Oratorium kann man mehr in Ruhe genießen. So, jetzt schließen wir uns an. Warum drängt denn der Idiot hinter mir? Na, das werde ich ihm abgewöhnen. Ah, ein älterer Herr. Wer grüßt mich denn von dort drüben? Habe die Ehre. Keine Ahnung habe ich, wer das ist. Das Einfachste wäre, ich ging gleich zum Leidinger hin über Nacht malen. Oder soll ich in die Gartenbaugesellschaft? Am Ende ist die Steffi auch dort. Warum hat sie mir eigentlich nicht geschrieben, wohin sie mit ihm geht? Na, sie wird selber noch nicht gewusst haben. Eigentlich schrecklich, so eine abhängige Existenz. Armes Ding. So, da ist der Ausgang. Ah, die ist aber bildschön, ganz allein, wie sie mich anlacht. Das wäre eine Idee, der gehe ich nach. So, jetzt die Treppen hinunter. Oh, ein Major von 95. Sehr liebenswürdig, hat er gedankt. Bin doch nicht der einzige Offizier herin gewesen. Wo ist denn das hübsche Mädel? Ah, dort am Geländer steht sie. So, jetzt heißt es noch zur Garderobe, dass mir die Kleine nicht auskommt. Hat ihm schon. So ein elender Fratz. Lasst sich da von einem Herrn abholen und jetzt lacht sie noch auf mich herüber. Es ist doch keine was wert. Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe. Warten wir lieber noch ein bisschen. So, ob der blöd ist, meine Nummer nehmen möchte? Sie, 224, da hängt er. Na, haben Sie keine Augen? Da hängt er. Na, Gott sei Dank, also bitte. Der Dicke da verstellt einem schier die ganze Garderobe. Bitte sehr. Geduld, Geduld. Was sagt der Kerl? Na, nur ein bisschen Geduld. Dem muss ich doch antworten. Dann machen Sie doch Platz. Na, Sie werden es auch nicht versäumen. Was sagt er da? Sagt er das zu mir? Das ist doch stark, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Ruhig! Was meinen Sie? So ein Ton, der hört sich doch alles auf. Na, stoßen Sie nicht. Sie halten Sie das Maul. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich war zu grob. Naja, jetzt ist geschehen. Wie meinen? Jetzt dreht er sich um. Den kenne ich ja. Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Kaffeehaus kommt. Was macht denn der da? Hat sicher auch eine Tochter oder sowas bei der Singakademie. Was ist denn das? Ja, was macht er denn? Mir scheint gar... Ja, meine Seele hat den Griff von meinem Säbel in der Hand. Ja, ist der Kerl verrückt? Sieh her! Sie, Herr Leutnant, sind jetzt ganz starrt. Was sagt er da? Um Gottes Willen, das hat's doch keiner gehört. Nein, er redet ganz leise. Ja, warum lasst er denn meinen Säbel nicht aus? Ja, Gott, noch einmal. Oder heißt's rabiat sein? Ich bring seine Hand vom Griff nicht weg. Nur keinen Skandal jetzt. Ist nicht am Ende der Major hinter mir? Bemerkt's nur niemand, dass er den Griff von meinem Säbel hält? Er redet ja zu mir. Was redet er denn? Herr Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so zieh ich den Säbel aus der Scheide, zerbrech ihn und schick die Stück an Ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich, Sie dummer Bub? Was hat er gesagt? Mir scheint, ich träum. Redet er wirklich zu mir? Ich sollte was antworten, aber der Kerl macht ja ernst. Er zieht wirklich den Säbel heraus. Herrgott, er tut's. Ich spüre es. Er reißt schon dran. Was redet er denn um Gottes Willen? Nur kein Skandal. Was redet er denn noch immer? Aber ich will Ihnen die Karriere nicht verderben. Also schön brav sein. So, haben Sie keine Angst? Hat niemand was gehört? Schon alles gut, so. Und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habe die Ehre, Herr Leutnant, hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre. Um Gottes Willen habe ich geträumt. Hat er das wirklich gesagt? Wo ist er denn? Da geht er. Ich muss ja den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Um Gottes Willen hat's doch niemand gehört. Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr. Warum gehe ich da nicht hin und haue ihm den Schädel auseinander? Nein, es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Gleich hätte ich's tun müssen. Warum habe ich's dann nicht gleich getan? Ich habe ja nicht können. Er hat ja den Griff nicht auslassen und er ist 10-mal stärker als ich. Wenn ich noch ein Wort gesagt hätte, hätte er mir wirklich den Säbel zerbrochen. Ich muss ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat. Wenn's ein Mensch gehört hätte, so müsste ich mich ja stande bete erschießen. Vielleicht ist es doch ein Traum gewesen. Warum schaut mich denn der Herr dort an der Säule so an? Hat er am Ende was gehört? Ich werde ihn fragen. Fragen, ich bin ja verrückt. Wie schaue ich denn aus? Merkt man mir was an? Ich muss ganz blass sein. Wo ist der Hund? Ich muss ihn umbringen. Fort ist er, überhaupt schon ganz leer. Wo ist mein Mantel? Ich habe ihn ja schon angezogen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wer hat mir denn geholfen? Hat der da? Ich muss ihm einen Sechsel geben. So. Aber was ist denn das? Ist es denn wirklich geschehen? Hat wirklich einer so zu mir geredet? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt und ich habe nicht auf der Stelle zusammengehauen? Ich habe nicht können. Er hat eine Faust gehabt wie Eisen. Ich bin ja dagestanden wie angenagelt. Nein, ich muss den Verstand verloren gehabt haben, sonst hätte ich mit der anderen Hand... Aber da hätte er ja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen und aus wär's gewesen. Alles wär aus gewesen und nachher, wie er fortgegangen ist, war's zu spät. Ich habe ihm doch nicht den Säbel von hinten in den Leib rennen können. Was, ich bin schon auf der Straße? Wie bin ich denn herausgekommen? So kühl ist es, ah. Der Wind, der ist gut. Wie ist denn das da drüben? Warum schanden die zu mir herüber? Am Ende haben die was gehört? Nein, das kann niemand was gehört haben. Ich weiß ja, ich habe mich gleich nachher umgeschaut. Keiner hat sich um mich gekümmert. Niemand hat was gehört. Aber gesagt hat das. Wenn es auch niemand gehört hat, gesagt hat das doch. Und ich bin da gestanden und habe mir es gefallen lassen, wie wenn mich einer vor den Kopf geschlagen hätte. Aber ich habe ja nichts sagen können, nichts tun können. Es war ja noch das Einzige, was mir übrig geblieben ist. Staatsein. Es ist fürchterlich, es ist nicht zum Aushalten. Ich muss ihn totschlagen, wo ich ihn treffe. Mir sagt das einer. Mir sagt das so ein Kerl, so ein Hund. Und er kennt mich, Herrgott, noch einmal. Er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kann jedem Menschen erzählen, dass er mir das gesagt hat. Nein, nein, das wird er ja nicht tun, sonst hätte er auch nicht so leise geredet. Er hat auch nur wollen, dass ich es allein höre. Aber wer garantiert mir, dass er es nicht doch erzählt, heute oder morgen, seiner Frau, seiner Tochter, seinem Bekannten im Kaffeehaus? Um Gottes Willen. Morgen sehe ich ihn ja wieder. Wenn ich morgen ins Kaffeehaus komme, sitzt er wieder dort wie alle Tag und spielt seinen Tapper mit dem Herrn Schlesinger und mit dem Kunstblumenhändler. Nein, nein, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Wenn ich ihn sehe, so heue ich ihn zusammen. Nein, das darf ich ja nicht. Gleich hätte ich's tun müssen, gleich, wenn's nur gegangen wäre. Ich werde zum Obersten gehen und ihm die Sache melden. Ja, zum Obersten. Der Oberst ist immer sehr freundlich. Und ich werde ihm sagen, Herr Oberst, ich melde gehorsamst, er hat den Griff gehalten, er hat ihn nicht auslassen, es war genauso, als wenn ich ohne Waffe gewesen wäre. Was wird der Oberst sagen? Was er sagen wird? Aber da gibt's ja nur eins. Quittieren mit Schimpf und Schand. Quittieren. Sind das Freiwillige da drüben? Ekelhaft, bei der Nacht schauen sie aus wie Offiziere, sie salutieren. Wenn die wüssten, wenn die wüssten. Das ist das Café Hochleitner. Sind jetzt gewiss ein paar Kameraden drin. Vielleicht auch einer oder der andere, den ich kenne. Wenn ich es dem ersten Besten erzählen möchte, aber so, als wäre es einem anderen passiert. Bin ja schon ganz irrsinnig. Wo laufe ich denn da herum? Was tue ich denn auf der Straße? Ja, wo soll ich denn hin? Habe ich nicht zum Leidinger wollen? Und da Menschen mich niedersetzen, ich glaube, jeder müsste es mir ansehen. Ja, aber irgendwas muss doch geschehen. Was soll denn geschehen? Nichts, nichts, es hat ja niemand was gehört, es weiß ja niemand was. In dem Moment weiß niemand was. Wenn ich jetzt zu ihm in die Wohnung ging und ihm beschwören möchte, dass es niemandem erzählt. Lieber gleich eine Kugel vor den Kopf als sowas. Wer soll das Gescheiteste? Das Gescheiteste. Gibt ja überhaupt nichts anderes. Gibt nichts anderes. Wenn ich den Oberst fragen möchte, oder den Kopetzky, oder den Plany, oder den Friedmeier, jeder möchte sagen, es bleibt dir nichts anderes übrig. Wie wär's, wenn ich mit dem Kopetzky spräche? Ja, es wäre doch das Vernünftigste, schon wegen morgen. Ja, natürlich, wegen morgen um 4 in der Reiterkaserne. Ich soll mich ja morgen um 4 Uhr schlagen. Und ich darf's ja nicht mehr, ich bin satisfaktionsunfähig. Unsinn. Unsinn, kein Mensch weiß was, kein Mensch weiß was. Es laufen viele herum, denen ärgere Sachen passiert sind als mir. Was hat man nicht alles von dem Deckerner erzählt, wer sich mit dem Rädero geschossen hat und der Ehrenrat hat entschieden, das Duell darf stattfinden. Aber wie möchte der Ehrenrat bei mir entscheiden? Dummer Bub, dummer Bub. Ich bin dagestanden. Heiliger Himmel, es ist doch ganz egal, ob ein anderer was weiß. Ich weiß es doch. Und das ist die Hauptsache. Ich spüre, dass ich jetzt wer anderer bin als vor einer Stunde. Ich weiß, dass ich satisfaktionsunfähig bin. Und darum muss ich mich totschießen. Keine ruhige Minute hätte ich mehr im Leben. Immer hätte ich die Angst, dass es doch einer erfahren könnte, so oder so, und dass mir es einmal einer ins Gesicht sagt, was heute Abend geschehen ist. Was für ein glücklicher Mensch bin ich vor einer Stunde gewesen. Muss mir der Kopetzky die Karte schenken. Und die Steffi muss mir absagen, das Mensch. Von sowas hängt man ab. Nachmittag war noch alles gut und schön, und jetzt bin ich ein verlorener Mensch und muss mich totschießen. Warum renne ich denn so? Schläft mir ja nichts davon. Wie viel schlagt's denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ich soll doch Nachtmahlen gehen. Irgendwo muss ich doch schließlich hingehen. Ich könnte mich an irgendeinen Beisel setzen, wo mich kein Mensch kennt. Schließlich essen muss der Mensch, auch wenn er sich nachher gleich totschießt. Der Tod ist ja kein Kinderspiel. Wer hat das nur neulich gesagt? Aber das ist ja ganz egal. Ich möchte wissen, wer sich am meisten kränken möchte. Die Mama oder die Steffi? Die Steffi. Gott, die Steffi, die dürft sich ja gar nicht einmal was anmerken lassen, sonst gibt er ihr den Abschied. Arme Person. Beim Regiment, kein Mensch hätte eine Ahnung, warum ich es getan habe. Sie täten sich alle den Kopf zerbrechen. Warum hat sich denn der Gustl umgebracht? Darauf möchte keiner kommen, dass ich mich hab totschießen müssen, weil ein elender Bäckermeister, so ein Niederträchtiger, der zufällig stärkere Faust hat, es ist ja zu dumm. Zu dumm. Deswegen soll ein Kerl wie ich, so ein junger, fescher Mensch? Ja, nachher möchten's gewiss alle sagen, das hätte er doch nicht tun müssen, wegen so einer Dummheit, ist doch schad, aber wenn ich jetzt wen immer fragen tät, jeder möchte mir die gleiche Antwort geben. Und ich selber, wenn ich mich frag, es ist doch zum Teufel heulen. Ganz wehrlos sind wir gegen die Zivilisten, da meinen die Leute, wir sind viel besser dran, weil wir einen Säbel haben. Und wenn schon einmal einer von der Waffe Gebrauch macht, geht's über uns her, als wenn wir alle die geborenen Mörder wären. In der Zeitung möchte es auch stehen, Selbstmord eines jungen Offiziers. Was schreiben sie nur immer? Die Motive sind in Dunkel gehüllt. An seinem Sarge trauern. Aber es ist ja wahr. Mir ist immer, als wenn ich meine Geschichte erzählen möchte. Aber es ist wahr. Ich muss mich umbringen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann es ja nicht darauf ankommen lassen, dass morgen früh der Kopetzky und der Blani mir ihr Mandat zurückgeben und mir sagen, wir können dir nicht sekundieren. Ich wäre ein Schuft, wenn ich es ihnen zumuten möchte. So ein Kerl wie ich, der dasteht und sich einen dummen Buben heißen lässt. Morgen wissen sie alle Leid. Es ist zu dumm, dass ich mir einen Moment einbilde, so ein Mensch erzählt's nicht weiter. Überall wird es erzählen. Seine Frau weiß's jetzt schon. Morgen weiß es das ganze Kaffeehaus. Die Kellner werden's wissen. Der Herr Schlesinger, die Kassiererin. Und selbst wenn er sich vorgenommen hat, er redet nicht davon, so sagt er's übermorgen. Und wenn er's übermorgen nicht sagt, in einer Woche, und wenn ihn heute Nacht der Schlag trifft, so weiß ich's. Ich weiß es. Und ich bin nicht der Mensch, der weiter den Rock trägt und den Säbel, wenn ein solcher Schimpf auf ihm sitzt. So. Ich muss es tun und Schluss. Was ist weiter dabei? Morgen Nachmittag könnte mich der Doktor mit dem Säbel erschlagen, so was ist schon einmal da gewesen. Und der Bauer, der arme Kerl, der hat eine Gehirnentzündung gekriegt und war in 3 Tagen hin. Und der Brenitsch ist vom Pferd gestürzt und hat sich's Genick gebrochen. Und schließlich und endlich, es gibt nichts anderes. Für mich nicht. Für mich nicht. Es gibt ja Leute, die es leichter nehmen. Gott, was gibt's für Menschen. Den Ringeimer hat ein Fleischsälcher, wie er ihn mit seiner Frau erwischt hat, eine Ohrfeige gegeben. Und er hat quittiert und sitzt irgendwo auf dem Land und hat geheiratet. Dass es Weiber gibt, die so einen Menschen heiraten. Meiner sei, ich gebe ihm nicht die Hand, wenn er wieder nach Wien käme. Also hast du es gehört, Gustl. Aus. Aus. Abgeschlossen mit dem Leben. Punkt um und Streusand drauf. So, jetzt weiß ich's. Die Geschichte ist ganz einfach. So. Ich bin eigentlich ganz ruhig. Das habe ich übrigens immer gewusst. Wenn's einmal dazu kommt, werde ich ruhig sein. Ganz ruhig. Aber dass es so dazu kommt, das habe ich doch nicht gedacht. Mich umbringen muss, weil so ein... Vielleicht habe ich ihn ja doch nicht recht verstanden. Am Ende hat er ganz was anderes gesagt. Ich war ja ganz blöd von der Singerei und der Hitz. Vielleicht bin ich verrückt gewesen und es ist alles gar nicht wahr. Nicht wahr. Nicht wahr. Ich höre es ja noch. Es klingt mir noch immer im Ohr und ich spüre es in den Fingern, wie ich seine Hand vom Säbelgriff hab wegbringen wollen. Ein Kraftmensch ist er. Ein Jagendorfer. Ich bin doch auch kein Schwächling. Der Franziske ist der Einzige im Regiment, der stärker ist als ich. Die Aspernbrücke. Wie weit renne ich denn noch? Wenn ich so weiter renne, bin ich um Mitternacht in Kakran. Herrgott, froh sind wir gewesen, wie wir im vorigen September dort eingerückt sind. Noch 2 Stunden und Wien. Todmüd war ich, wie wir angekommen sind. Den ganzen Nachmittag habe ich geschlafen wie ein Stock und am Abend waren wir schon beim Ronacher. Der Kopetzky, der Latinser, wer war denn dann noch mit uns? Ja, richtig, der Freiwillige, der uns auf dem Marsch die jüdischen Anekdoten erzählt hat. Manchmal sind's ganz nette Burschen, die Einjährigen. Aber sie sollten alle nur Stellvertreter werden. Denn was hat das für einen Sinn? Wir müssen uns jahrelang plagen und so ein Kerl dient ein Jahr und hat genau dieselbe Distinktion wie wir. Es ist eine Ungerechtigkeit. Aber was geht mich das alles an? Was schere ich mich denn um solche Sachen? Ein Gemeiner von der Verpflegebranche ist ja jetzt mehr als ich. Ich bin überhaupt nicht mehr auf der Welt. Es ist ja aus mit mir. Ehre verloren, alles verloren. Ich habe nichts anderes zu tun, als meinen Revolver zu laden und... Gustl, Gustl, mir scheint, du glaubst noch immer nicht recht dran. Komm nur zur Besinnung. Es gibt nichts anderes. Wenn auch dein Gehirn zermarterst, es gibt nichts anderes. Jetzt heißt's nur mehr im letzten Moment sich anständig benehmen. Ein Mann sein, ein Offizier sein, sodass der Oberst sagt, er ist ein braver Kerl gewesen. Wir werden ihm ein treues Andenken bewahren. Wie viele Kompanien rücken denn aus beim Leichenbegräbnis von einem Leutnant? Das müsste ich eigentlich wissen. Wenn das ganze Bataillon ausrückt oder die ganze Garnison und sie feuern 20 Salben ab, davon wache ich doch nicht mehr auf. Vor dem Kaffeehaus, da bin ich im vorigen Sommer einmal mit dem Herrn von Engel gesessen nach der Armee Steeplechase. Komisch, den Menschen habe ich seitdem nie wieder gesehen. Warum hat er denn das linke Auge verbunden gehabt? Ich habe ihn immer drum fragen wollen, aber es hat sich nicht gehört. Da gehen zwei Artilleristen. Die denken gewiss, ich steige der Person nach. Muss ich mir übrigens ansehen. Schrecklich. Ich möchte wissen, wie sich so eine Braut verdient. Da möchte ich doch eher, ob zwar in der Not frisst der Teufel fliegen. Im Schemissel, mir hat's nachher so gegraust, dass ich gemeint habe, nie wieder rühre ich ein Frauenzimmer an. Es war eine grässliche Zeit da oben in Galizien. Eigentlich ein Mordsglück, dass wir nach Wien gekommen sind. Der Bocconi sitzt noch immer in Sambor und kann noch 10 Jahre dort sitzen und alt und grau werden. Aber wenn ich dort geblieben wäre, wäre mir das nicht passiert, was mir heute passiert ist. Ich möchte lieber in Galizien alt und grau werden, als das... Als was? Als was? Ja, was ist denn? Was ist denn? Ich bin wahnsinnig, dass ich das immer vergesse. Meiner Seele, vergessen tue ich es jeden Moment. Ist das schon je erhört worden, dass sich einer in ein paar Stunden eine Kugel durch den Kopf jagen muss und er denkt an alle möglichen Sachen, die ihn gar nichts mehr angehen? Meiner Seele, mir ist gerade so, als wenn ich einen Rausch hätte. Ein schöner Rausch. Ein Mordsrausch, ein Selbstmordsrausch. Ah, Hitze mache ich, das ist sehr gut. Ja, ganz gut aufgelegt bin ich. Sowas muss doch angeboren sein. Wahrhaftig, wenn ich es einem erzählen möchte, er würde es nicht glauben. Mir scheint, wenn ich das Ding bei mir hätte, jetzt würde ich abdrücken. In einer Sekunde ist alles vorbei. Nicht jeder hat's so gut. Andere müssen sich monatelang plagen. Meine arme Cousine. 2 Jahre ist sie gelegen, hat sich nicht rühren können, hat die grässlichsten Schmerzen gehabt. So ein Jammer. Ist es nicht besser, wenn man das selber besorgt? Nur Obacht geben heißt's, gut zielen, dass einem nicht am Ende das Malheur passiert wie dem Kadettstellvertreter im vorigen Jahr. Der arme Teufel, gestorben ist er nicht, aber blind ist er geworden. Was mit dem nur geschehen ist, wo er jetzt lebt? Schrecklich so herumlaufen wie der, das heißt, herumlaufen kann er nicht, geführt muss er werden. So ein junger Mensch kann heute noch keine 20 sein. Seine Geliebte hat er besser getroffen, gleich war sie tot. Unglaublich, weswegen sich die Leute totschießen. Wie kann man überhaupt nur eifersüchtig sein? Mein Lebtag habe ich sowas nicht gekannt. Die Steffi ist jetzt gemütlich in der Gartenbaugesellschaft. Dann geht sie mit ihm nach Haus. Nichts liegt mehr dran. Gar nichts. Hübsche Einrichtung hat sie. Das kleine Badezimmer mit der roten Laterne. Wie sie neulich in dem grünseidenen Schlafrock hereingekommen ist. Den grünen Schlafrock werde ich auch nicht mehr sehen. Die ganze Steffi auch nicht. Und die schöne breite Treppe in der Gusshausstraße werde ich auch nicht mehr hinaufgehen. Das Fräulein Steffi wird sich weiter amüsieren, als wenn gar nichts geschehen wäre. Nicht einmal erzählen darf sie es wem, dass ihr lieber Gustl sich umgebracht hat. Aber weinen wird's schon. Ja, weinen wird's. Überhaupt weinen werden gar viele Leute. Um Gottes Willen, die Mama. Nein, nein, daran darf ich nicht denken. Nein, daran darf absolut nicht gedacht werden. An zu Hause wird nicht gedacht, Gustl, verstanden? Nicht mit dem allerleisesten Gedanken. Das ist nicht schlecht. Jetzt bin ich kein Prater mitten in der Nacht. Das hätte ich mir auch nicht gedacht in der Früh, dass ich heute Nacht im Prater spazieren gehen werde. Was sich der Sicherheitswachmann dort denkt. Na, gehen wir nur weiter. Es ist ganz schön. Mit dem Nachtmahlen ist eh nichts und mit dem Kaffeehaus auch nichts. Die Luft ist angenehm und ruhig ist es. Sehr. Zwar, ruhig werde ich es jetzt bald haben. So ruhig, als ich es mir nur wünschen kann. Ich bin ganz außer Atem. Bin ja gerannt, wie nicht gescheit. Langsamer, langsamer, Gustl. Versäumst nichts, hast gar nichts mehr zu tun. Gar nichts. Aber absolut nichts mehr. Scheint gar, ich fröstel. Es wird halt doch die Aufregung sein. Dann habe ich ja nichts gegessen. Was riecht denn da so eigentümlich? Es kann doch noch nichts blühen. Was haben wir denn heute? Der 4. April. Freilich, es hat viel geregnet in den letzten Tagen. Aber die Bäume sind beinahe noch ganz kahl und dunkel ist es. Puh, man könnte schier Angst kriegen. Das ist eigentlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Furcht gehabt habe als kleiner Bub, damals im Wald. Aber ich war ja gar nicht so klein. 14 oder 15. Wie lange ist das jetzt her? 9 Jahre. Freilich, mit 18 war ich Stellvertreter mit 20 Leutnern und im nächsten Jahr werde ich... Was werde ich im nächsten Jahr? Was heißt das überhaupt, nächstes Jahr? Was heißt das in der nächsten Woche? Was heißt das übermorgen? Wie? Zähne klappern. Oh, na, lassen wir es noch ein bisschen klappern. Herr Leutnant, Sie sind jetzt allein, brauchen niemanden einen Pflanz vorzumachen. Es ist bitter. Es ist bitter. Ich will mich auf die Bank setzen. Ah, wie weit bin ich denn da? So eine Dunkelheit. Das da hinter mir, das muss das zweite Kaffeehaus sein. Wenn ich mir vorigen Sommer auch einmal gewesen, wie unsere Kapelle konzertiert hat, mit dem Kopetzky und mit dem Rüttner, noch ein paar waren dabei. Ich bin aber müd. Nein, ich bin müd, als wenn ich einen Marsch von 10 Stunden gemacht hätte. Ja, das wäre sowas, da einschlafen. Ein obdachloser Leutnant. Ja, ich sollte doch eigentlich nach Haus. Was tue ich denn zu Haus? Aber was tue ich dann im Prater? Mir wäre am liebsten, ich müsste gar nicht aufstehen. Da einschlafen und nie mehr aufwachen. Ja, das wäre halt bequem. Nein, so bequem wird's Ihnen nicht gemacht, Herr Leutnant. Aber wie und wann? Jetzt könnte ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich überlegen. Überlegt muss ja alles werden. So ist es schon in meinem Leben. Also überlegen wir. Was denn? Nein, ist die Luft gut. Man sollte öfters bei der Nacht in den Prater gehen. Ja, das hätte mir eben früher einfallen müssen. Jetzt ist aus mein Prater mit der Luft und mit dem Spazierengehen. Ja, also was ist denn? Fort mit dem Kappel, mir scheint, das drückt mir aufs Gehirn. Ich kann ja gar nicht ordentlich denken. Ach, so. Also, jetzt Verstand zusammennehmen, Gustl. Letzte Verfügungen treffen. Also morgen früh wird Schluss gemacht. Morgen früh um 7 Uhr. 7 Uhr ist eine schöne Stund. Also um 8, wenn die Schule anfängt, ist alles vorbei. Der Kopetzky wird aber keine Schule halten können, weil er zu sehr erschüttert sein wird. Aber vielleicht weiß er es noch gar nicht. Man braucht ja nichts zu hören. Den Max Liebhey haben sie auch erst am Nachmittag gefunden und in der Früh hat er sich erschossen und kein Mensch hat was davon gehört. Aber es geht mich das an, ob der Kopetzky Schule halten wird oder nicht. Ah, also um 7 Uhr. Ja, na was denn noch? Weiter ist ja nichts zu überlegen. Im Zimmer schieße ich mich tot und dann ist basta. Montag ist die Leich. Einen kenne ich, der wird eine Freude haben. Das ist der Doktor. Duell kann nicht stattfinden wegen Selbstmord des einen Kombattanten. Was sie bei Mannheimer sagen werden? Na, er wird sich nicht viel draus machen. Aber die Frau, die hübsche Blonde, mit der war was zu machen. Oh ja, mir scheint, bei der hätte ich Chance gehabt, wenn ich mich nur ein bisschen zusammengenommen hätte. Ja, das wäre doch was anderes gewesen als die Steffi, dieses Mensch. Aber faul darf man halt nicht sein. Da heißt's Kur machen, Blumen schicken, vernünftig reden. Das geht nicht so, dass man sagt, komm morgen Nachmittag zu mir in die Kaserne. Ja, so eine anständige Frau, das wäre halt was gewesen. Die Frau von meinem Hauptmann im Schemisel, das war ja doch keine anständige Frau. Ich kenn schwören der Libitzky und der Wermutek und der schäbige Stellvertreter, der hat sie auch gehabt. Aber die Frau Mannheimer, ja, das wäre was anderes. Es wäre doch auch ein Umgang gewesen. Das hätte einen beinahe zu einem anderen Menschen gemacht. Da hätte man doch noch einen anderen Schliff gekriegt, da hätte man einen Respekt vor sich selbst haben dürfen. Aber ewig diese Menschen, und so jung habe ich angefangen. Ein Bub war ich ja noch, wie ich damals den ersten Urlaub gehabt habe und in Graz bei den Eltern zu Hause war. Der Riedl war auch dabei. Eine Böhmin ist es gewesen, die muss doppelt so alt gewesen sein wie ich. In der Früh bin ich erst nach Hause gekommen, wie mich der Vater angeschaut hat. Und die Klara, vor der Klara habe ich mich am meisten geschämt. Damals war sie verlobt. Warum ist da nichts draus geworden? Ich habe mich eigentlich nie viel drum gekümmert. Armes Haschel. Hat auch nie Glück gehabt. Und jetzt verliert sie auch noch den einzigen Bruder. Ja, wirst mich nicht mehr sehen, Klara, aus. Was, das hast du dir auch nicht gedacht, Schwesterl, wie du mich am Neujahrstag zur Bahn begleitet hast, dass du mich nie wieder sehen wirst. Und die Mama. Herrgott, die Mama. Nein, ich darf daran nicht denken. Wenn ich daran denke, bin ich imstande, eine Gemeinheit zu begehen. Wenn ich zuerst noch nach Hause fahren möchte, sagen, es ist ein Urlaub auf einen Tag, noch einmal den Papa, die Mama, die Klara sehen, bevor ich einen Schluss mache? Ja, mit dem ersten Zug um 7 kann ich nach Graz fahren, um 1 bin ich dort. Grüß dich Gott, Mama. Servus, Klara. Na, wie geht's euch denn? Nein, das ist eine Überraschung. Aber Sie möchten was merken. Wenn niemand anders, die Klara gewiss. Die Clara ist ein so gescheites Mädel. Wie lieb sie mir neulich geschrieben hat, und ich bin ihr noch immer die Antwort schuldig. Und die guten Ratschläge, die sie mir immer gibt. Ein so seelengutes Geschöpf. Ob nicht alles ganz anders geworden wäre, wenn ich zu Hause geblieben wäre? Ich hätte Ökonomie studiert, wäre zum Onkel gegangen. Sie haben sie alle wollen, wie ich noch ein Bub war. Jetzt wäre ich am Ende schon verheiratet, ein liebes, gutes Mädel, vielleicht die Anna. Die hat mich so gern gehabt. Jetzt habe ich es noch gemerkt, wie ich das letzte Mal zu Hause war, ob zwar sie schon einen Mann hat und zwei Kinder. Ich hab's gesehen, wie sie mich angeschaut hat. Und noch immer sagt sie mir Gustl, wie früher. Der wird's ordentlich in die Glieder fallen, wenn sie erfährt, was es mit mir für ein End genommen hat. Aber ihr Mann wird sagen, das habe ich vorausgesehen. So ein Lump. Alle werden meinen, es ist, weil ich Schulden gehabt habe. Und es ist doch gar nicht wahr, es ist doch alles gezahlt, nur die letzten 160 Gulden, na, und die sind morgen da. Ja, dafür muss ich auch noch sorgen, dass der Ballert die 160 Gulden kriegt. Das muss ich niederschreiben, bevor ich mich erschieße. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Wenn ich lieber auf und davon fahren möchte, nach Amerika, wo mich niemand kennt. In Amerika weiß kein Mensch davon, was hier heute Abend geschehen ist. Da kümmert sich kein Mensch drum. Neulich ist in der Zeitung gestanden von einem Grafen Runge, der hat fort müssen wegen einer schmutzigen Geschichte und jetzt hat er drüben ein Hotel und pfeift auf den ganzen Schwindel. Und in ein paar Jahren könnte man ja wieder zurück. Nicht nach Wien natürlich, auch nicht nach Graz, aber aufs Gut könnte ich. Und der Mama und dem Papa und der Clara möchte es doch tausendmal lieber sein, wenn ich nur lebendig blieb. Was geben mich denn die anderen Leute an? Wer meint's denn sonst gut mit mir? Außer dem Kopetzki könnte ich allen gestohlen werden. Herr Kopetzki ist doch der Einzige. Und gerade der hat mir heute das Billett geben müssen. Und das Billett ist an allem schuld. Ohne das Billett wäre ich nicht ins Konzert gegangen und all das wäre nicht passiert. Was ist denn nur passiert? Es ist gerade, als wenn 100 Jahre seitdem vergangen wären und es kann noch keine 2 Stunden sein. Vor 2 Stunden hat mir einer dummer Bub gesagt und hat meinen Säbel zerbrechen wollen. Herrgott, ich fange noch zu schreien an mitten in der Nacht. Warum ist denn das alles geschehen? Hätte ich nicht länger warten können, bis ganz leer wird in der Garderobe, und warum habe ich ihm denn nur gesagt, halten Sie's Maul? Wie ist mir denn das nur rausgerutscht? Ich bin auch sonst ein höflicher Mensch. Nicht immer mit meinem Burschen bin ich sonst zu grob, aber natürlich, nervös bin ich gewesen. All diese Sachen, die da zusammengekommen sind, das Pech im Spiel und die ewige Absagerei von der Steffi und das Duell morgen Nachmittag und so wenig schlafen tue ich in der letzten Zeit und die Rackerei in der Kaserne, das hält man ja auf Dauer nicht aus. Ja, über kurz oder lang wäre ich krank geworden, hätte um einen Urlaub einkommen müssen. Jetzt ist es nicht mehr notwendig. Es kommt ein langer Urlaub mit Karenz der Gebühren. Wie lange werde ich denn da noch sitzen bleiben? Es muss Mitternacht vorbei sein. Habe ich es nicht früher schlagen hören? Was ist denn das? Ein Wagen fährt da um die Zeit? Gummiradler, kann ich mir schon denken, die haben es besser wie ich. Vielleicht ist es der Ballert mit der Bertha. Warum soll es gerade der Ballert sein? Fahr nur zu. Ein hübsches Zeugel hat seine Hoheit im Schemmisel gehabt. Mit dem ist er immer in die Stadt hinuntergefahren zu der Rosenberg. Sehr leutselig war seine Hoheit, ein echter Kamerad mit allen auf Du und Du. War doch eine schöne Zeit. Zwar, die Gegend war trostlos und im Sommer zum Verschmachten. An einem Nachmittag sind einmal 3 vom Sonnenstich getroffen worden. Auch der Korporal von meinem Zug, ein so verwendbarer Mensch. Nachmittag haben wir uns nackt aufs Bett hingelegt. Einmal ist plötzlich der Wiesner zu mir hereingekommen. Ich muss gerade geträumt haben und steh auf und zieh den Säbel, der neben mir liegt. Muss gut ausgeschaut haben. Der Wiesner hat sich halb tot gelacht. Der ist jetzt schon Rittmeister. Schade, dass ich nicht zur Kavallerie gegangen bin, aber das hat der Alte nicht wollen, wäre ein totaler Spaß gewesen. Jetzt ist es ja doch alles eins. Warum denn? Ja, ich weiß schon, sterben muss ich. Darum ist es alles eins, sterben muss ich. Also wie, schau, Gustl. Du bist doch extra da herunter in den Prater gegangen, mitten in der Nacht, wo dich keine Menschenseele stört. Jetzt kannst du dir alles ruhig überlegen. Das ist ja lauter Unsinn mit Amerika und quittieren und du bist ja viel zu dumm, um was anderes anzufangen. Und wenn du 100 Jahre alt wirst und du denkst dran, dass dir einer hat den Säbel zerbrechen wollen und dich einen dummen Bub geheißen und du bist dagestanden und hast nichts tun können. Nein, zu überlegen ist da gar nichts. Geschehen ist geschehen. Auch das mit der Mama und der Clara ist ein Unsinn. Die werden es schon verschmerzen. Man verschmerzt alles. Wie hat die Mama gejammert, wie ihr Bruder gestorben ist, und nach 4 Wochen hat sie kaum mehr dran gedacht. Auf dem Friedhof ist hinausgefahren, zuerst alle Wochen, dann alle Monate und jetzt nur beim Todestag. Morgen ist mein Todestag. 5. April. Ob sie mich nach Graz überführen? Da werden die Würmer in Graz eine Freude haben. Aber das geht mich nichts an. Darüber sollen sich die anderen den Kopf zerbrechen. Also, was geht mich denn eigentlich an? Ja, die 160 Gulden für den Ballad. Das ist alles. Weiter brauche ich keine Verfügungen zu treffen. Briefe schreiben? Wozu denn? An wen denn? Abschied nehmen? Ja, zum Teufel, nein, es ist doch deutlich genug, wenn man sich totschießt. Da merken es die anderen schon, dass man Abschied genommen hat. Wenn die Leute wüssten, wie egal mir die ganze Geschichte ist, möchten sie mich gar nicht bedauern. Ist eh nicht schade um mich. Und was habe ich denn vom ganzen Leben gehabt? Etwas hätte ich gerne noch mitgemacht. Einen Krieg. Aber da hätte ich lang warten können. Und alles Übrige kenne ich. Ob so ein Mensch Steffi oder Kunigunde heißt, bleibt sich gleich. Und die schönsten Operetten kenne ich auch. Und im Lohengrin bin ich 12-mal drin gewesen. Und heute Abend war ich sogar bei einem Oratorium. Und ein Bäckermeister hat mich einen dummen Buben geheißen. Manasse, es ist grad genug. Und ich bin gar nimmer neugierig. Also gehen wir nach Haus. Langsam. Ganz langsam. Eile habe ich ja wirklich keine. Nach ein paar Minuten ausruhen, da im Prater auf einer Bank. Obdachlos. Ins Bett lege ich mich ja doch nimmer. Habe ja genug Zeit zum Ausschlafen. Die Luft, die wird mir abgehen. Was ist denn? Hey, Johann, bringen Sie mir ein Glas frisches Wasser. Was ist? Woher träume ich denn? Mein Schädel, oh Donnerwetter, Fisch am End. Ich bring die Augen nicht auf, ich bin ja angezogen. Wo sitze ich denn? Heiliger Himmel, eingeschlafen bin ich. Wie habe ich denn nur schlafen können? Es dämmert ja schon. Wie lange habe ich denn geschlafen? Muss auf die Uhr schauen. Ich sehe nichts. Was sind denn meine Zündhölzeln? Na, brennt eins an? 3. Und ich soll mich um 4 duellieren? Nein, nicht duellieren. Totschießen soll ich mich. Es ist gar nichts mit dem Duell. Ich muss mich totschießen, weil ein Bäckermeister mich einen dummen Buben genannt hat. Ja, es ist denn wirklich geschehen? Mir ist im Kopf so merkwürdig. Wie in einem Schraubstock ist mein Hals. Ich kann mich gar nicht rühren. Das rechte Bein ist eingeschlafen. Aufstehen, aufstehen. Ah, so ist es besser. Es wird schon lichter. Und die Luft ganz wie damals in der Früh, wie ich auf Vorposten war und im Wald kampiert habe. Das war ein anderes Aufwachen. Da war ein anderer Tag vor mir. Mir scheint, ich glaub's noch nicht recht. Da liegt die Straße, grau, leer. Ich bin jetzt sicher der einzige Mensch im Prater. Um 4 Uhr früh war ich schon einmal herunten, mit dem Pausinger. Geritten sind wir. Ich auf dem Pferd vom Hauptmann Mirovic und der Pausinger auf seinem eigenen Krampen. Das war im Mai im vorigen Jahr. Da hat schon alles geblüht. Alles war grün. Jetzt ist noch kahl. Aber der Frühling kommt bald. In ein paar Tagen ist er schon da. Maiglöckeln, Feigeln. Schade, dass ich nichts mehr davon haben werde. Jeder Schuhberg hat was davon und ich muss sterben. Es ist ein Elend. Und die anderen werden im Weingartel sitzen beim Nachtmahl, als wenn gar nichts gewesen wäre, so wie wir alle im Weingartel gesessen sind, noch am Abend nach dem Tag, wo sie den Lipai hinausgetragen haben. Und der Lipai war so beliebt. Sie haben ihn lieber gehabt als mich beim Regiment. Warum sollen sie denn nicht im Weingartel sitzen, wenn ich abkratze? Ganz warm ist es. Viel wärmer als gestern. Und so ein Duft. Es muss doch schon blühen. Ob die Steffi mir Blumen bringen wird? Ja, fall dir ja gar nicht ein. Die wird gerade hinausfahren. Ja, wenn's noch die Adele wäre. Nein, die Adele. Mir scheint, seit 2 Jahren habe ich an die nicht mehr gedacht. Was die für Geschichten gemacht hat, wie sie aus war. Mein Lebtag habe ich kein Frauenzimmer so weinen gesehen. Das war doch eigentlich das Hübscheste, was ich erlebt habe. So bescheiden, so anspruchslos wie die war, die hat mich gern gehabt. Da könnte ich drauf schwören. War doch was ganz anderes als die Steffi. Möchte nur wissen, warum ich die aufgegeben habe. So eine Eselei. Zu fad ist es mir geworden. Ja, das war das Ganze. So jeden Abend mit ein und derselben ausgehen. Dann habe ich eine Angst gehabt, dass ich überhaupt nicht mehr loskomme. Eine solche Ranzen. Na, Gustl, hättest schon erwarten können. War doch die Einzige, die dich gern gehabt hat. Was jetzt macht? Na, was wird's machen? Jetzt wird's halt einen anderen haben. Freilich, das mit der Steffi ist bequemer, wenn man nur gelegentlich engagiert ist und ein anderer hat die ganzen Unannehmlichkeiten und ich habe nur das Vergnügen. Ja, dann kann man auch nicht verlangen, dass sie auf den Friedhof hinauskommt. Wer ging denn überhaupt mit, wenn er nicht müsst? Vielleicht der Kopetzky und dann wer Rest? Ist doch traurig, so gar niemanden zu haben. Aber so ein Unsinn. Der Papa und die Mama und die Clara. Ja, ich bin halt der Sohn, der Bruder, aber was ist denn weiter zwischen uns? Gern haben sie mich, ja, aber was wissen sie denn von mir? Dass ich meinen Dienst mache, dass ich Karten spiele und dass ich mit Menschen herumlaufe, aber sonst? Dass mir manchmal selber vor mir graust, das habe ich ihnen ja doch nicht geschrieben. Na, mir scheint, ich hab's auch selber gar nicht recht gewusst. Aber was? Kommst du jetzt mit solchen Sachen, Gustl? Fehlt nur noch, dass du zum Weinen anfängst. Pfui Teufel, ordentlich Schritt! So! Ob man zu einem Rendezvous geht oder auf Posten oder in die Schlacht. Wer hat das nur gesagt? Ah ja, der Major Lederer in der Kantine, wie man von dem Winkleder erzählt hat, der so blass geworden ist vor seinem ersten Duell und gespieben hat. Ja, ob man zu einem Rendezvous geht oder in den sicheren Tod, am Gang und am Gesicht, lässt sich das der richtige Offizier nicht anerkennen. Also, Gustl, der Major Lederer hat's gesagt. Ha! Immer lichter. Man könnte schon lesen. Was pfeift denn da? Ach, da drüben ist der Nordbahnhof. Die Deggethofsäule, so lang hat sie noch nie ausgeschaut. Da drüben stehen Wagen, aber nichts als Straßenkehrer auf der Straße. Meine letzten Straßenkehrer. Ich muss immer lachen, wenn ich dran denke. Das verstehe ich gar nicht. Ob das bei allen Leuten so ist, wenn sie es einmal ganz sicher wissen? 3:30 auf der Nordbahnuhr. Jetzt ist nur die Frage, ob ich mich 7 nach Bahnzeit oder nach Wiener Zeit erschieße. 7. Ja, warum gerade 7? Als wenn es gar nicht anders sein könnte. Hunger habe ich. Meiner sei, ich habe Hunger. Kein Wunder. Seit wann habe ich denn nichts gegessen? Seit gestern 6 Uhr abends im Kaffeehaus, ja. Immer der Kopetzky das Billett gegeben hat, eine Melange und 2 Kipfel. Was der Bäckermeister sagen wird, wenn er es erfahrt, er war Fluch, der Hund. Ah, der wird wissen, warum. Dem wird der Knopf aufgehen. Er wird draufkommen, was es heißt, Offizier. So ein Kerl kann sich auf offener Straße prügeln lassen und es hat keine Folgen. Und unser einer wird unter 4 Augen insultiert und ist ein toter Mann. Wenn sich so ein Falott wenigstens schlagen möchte. Aber nein, da wäre er ja vorsichtiger. Da möchte er sowas nicht riskieren. Und der Kerl lebt weiter, ruhig weiter, während ich krepieren muss. Der hat mich doch umgebracht. Ja, Gustl, merkst was? Der ist es, der dich umbringt. Aber so glatt soll es ihm doch nicht ausgehen. Nein, nein, nein. Ich werde dem Kopetzky einen Brief schreiben, wo alles drinsteht. Die ganze Geschichte schreibe ich auf. Oder noch besser, ich schreibe es dem Obersten. Ich mache eine Meldung ans Regimentskommando. Ganz wie eine dienstliche Meldung. Ja, wart, du glaubst, dass sowas geheim bleiben kann? Du irrst dich. Aufgeschrieben wird es zum ewigen Gedächtnis. Und dann möchte ich sehen, ob du dich noch ins Kaffeehaus traust. Ha! Das möchte ich sehen, ist gut. Ich möchte noch manches gern sehen, wird nur leider nicht möglich sein. Aus es! Jetzt kommt der Johann in mein Zimmer, jetzt merkt er, dass der Herr Leutnant nicht zu Hause geschlafen hat. Na, alles Mögliche würde sich denken, aber dass der Herr Leutnant im Prater übernachtet hat. Das! Meiner zählt das nicht. Ah, die 44er, zur Schießstätte marschieren's. Lassen wir sie vorübergehen. So stellen wir uns daher. Da oben wird ein Fenster aufgemacht. Hübsche Person. Na, ich möchte mir wenigstens ein Tüchel umnehmen, wenn ich zum Fenster gehe. Vorigen Sonntag war es zum letzten Mal. Dass gerade die Steffi die Letzte sein wird, habe ich mir nicht träumen lassen. Ach Gott, das ist doch das einzig reelle Vergnügen. Naja, der Herr Oberst wird in 2 Stunden nobel nachreiten. Die Herren haben's gut. Ja, ja, rechts geschaut, schon gut. Wenn ihr wüsstet, wie ich auf euch pfeif. Ach, das ist nicht schlechter Katzer. Seit wann ist denn der zu den 44ern übersetzt? Servus, servus. Was der für ein Gesicht macht? Warum deutet er denn auf seinen Kopf? Mein Lieber, dein Schädel interessiert mich sehr wenig. Ach so, nein, mein Lieber, du irrst dich. Im Prater habe ich übernachtet. Wirst schon heute im Abendblatt lesen. Nicht möglich, wird er sagen. Heut früh, wie wir zur Skistätte ausgerückt sind, habe ich ihn noch auf der Praterstraße getroffen. Da wird dann meinen Zug kriegen. Ob sie einem Walterer geben werden? Na, da wird was Schönes herauskommen. Ein Kerl ohne Schneid, der hätte auch lieber Schuster werden sollen. Was? Geht schon die Sonne auf? Das wird heute ein schöner Tag, so ein rechter Frühlingstag. Ist doch eigentlich zum Teufel holen. Der Komfortabelkutsche wird noch um 8 in der Früh auf der Welt sein und ich? Na, was ist denn das? Das wäre sowas, noch im letzten Moment die Kontenance verlieren wegen einem Komfortabelkutscher. Was ist denn das, dass ich auf einmal so ein blödes Herzklopfen krieg? Es wird doch nicht deswegen sein. Nein, oh nein, es ist, weil ich so lang nichts gegessen habe. Aber Gustl, sei doch aufrichtig mit dir selber. Angst hast du. Angst, weil du es noch nie probiert hast. Aber das hilft dir ja nichts. Die Angst hat noch keinem was geholfen. Jeder muss es einmal durchmachen, der eine früher, der andere später. Und du kommst halt früher dran. Viel wert bist du ja nie gewesen. So benimm dich wenigstens anständig zu guter Letzt. Das verlang ich von dir. So. Jetzt heißt es nur überlegen. Aber was denn? Immer will ich mir was überlegen. Ist doch ganz einfach. Im Nachkastelladen liegt er. Geladen ist er auch. Heißt es nur losdrucken. Das wird doch keine Kunst sein. Die geht schon ins Geschäft. Die armen Mädeln. Die Adele war auch in einem Geschäft. Ein paar Mal habe ich sie am Abend abgeholt. Wenn sie in einem Geschäft sind, werden es doch keine solchen Menschen. Wenn die Steffi mir allein gehören möchte, ich ließ sie Modistin werden oder sowas. Wie wird sie es denn erfahren? Aus der Zeitung. Sie wird sich ärgern, dass ich sie nicht geschrieben habe. Mir scheint, ich schnapp doch noch über. Was geht denn das mich an, ob sie sich ärgert? Wie lange hat denn die ganze Geschichte gedauert? Seit dem Jänner? Ah nein, es muss doch schon vor Weihnachten gewesen sein. Ich habe aus Graz Zuckerl mitgebracht und so, naja, hat sie mir einen Brief geschickt. Richtig, die Briefe, die ich zu Hause habe, sind keine da, die verbrennen sollt? Und der vom Fallsteiner, wenn man den Brief findet, der Bursch könnte Unannehmlichkeiten haben, was mir das schon auflegt. Das ist ja keine große Anstrengung. Aber hervorsuchen kann ich den Wisch nicht. Das Beste ist, ich verbrenne alles zusammen. Wer braucht's denn? Ist lauter Makulatur. Und meine paar Bücher könnte ich dem Blani vermachen. Durch Nacht und Eis. Schad, dass ich's nicht mehr auslesen kann. Bin wenig zum Lesen gekommen in letzter Zeit. Orgel? Ah, aus der Kirche. Frühmesse. Bin schon lang bei keiner gewesen. Das letzte Mal im Februar, wenn mein Zug dazu kommandiert war. Aber das galt nichts. Ich habe auf meine Leute aufgepasst, ob sie andächtig sind und sich ordentlich benehmen. Möchte in die Kirche hineingehen. Am Ende ist doch was dran. Na, heute nach Tisch werde ich schon genau wissen. Nach Tisch, sehr gut. Also was ist, soll ich hineingehen? Ich glaube, der Mama wäre es ein Trost, wenn sie das wüsst. Die Klara gibt weniger drauf. Na, gehen wir hinein. Schaden kann's ja nicht. Orgel. Gesang. Aha. Was ist denn das? Mir ist ganz schwindlig. Oh Gott, oh Gott, ich möchte einen Menschen haben, mit dem ich ein Wort reden könnte vorher. Das wäre sowas zu Beicht gehen. Der möchte Augen machen, der Pfaff, wenn ich zum Schluss sagen möchte. Aber die Ehre hochwürden, jetzt gehe ich mich umbringen. Am liebsten lege ich mich da auf den Steinboden und werde heulen. Oh nein, das darf man nicht tun, aber weinen tut manchmal so gut. Setzen wir uns einen Moment. Aber nicht wieder einschlafen wie im Prater. Die Leute, die eine Religion haben, sind doch besser dran. Na, jetzt fangen mir gar die Hände zu zittern an. Wenn's so weitergeht, werde ich mir selbst auf die Letzte so ekelhaft, dass ich mich vor lauter Schand umbringe. Das alte Weib da, was betet denn die noch? Wäre eine Idee, wenn ich ihr sagen möchte, sie, schließen Sie mich auch ein. Ich habe das nicht ordentlich gelernt, wie man das macht. Mir scheint, das Sterben macht blöd. Aufstehen. Woran erinnert mich denn nur die Melodie? Heiliger Himmel, gestern Abend. Fort, fort, das halte ich gar nicht aus. Psst, keinen solchen Lärm, nicht mit dem Säbel scheppern, die Leute nicht in der Andacht stören. So. Doch besser im Freien. Licht. Es kommt immer näher. Wenn es lieber schon vorbei wäre, ich hätte es gleich tun sollen im Prater. Man sollte nie ohne Revolver ausgehen. Hätte ich gestern Abend einen gehabt. Herrgott, nochmal! Das Kaffeehaus könnte ich gehen, frühstücken. Hunger habe ich. Früher ist zwar immer sonderbar vorgekommen, dass die Leute, die verurteilt sind, in der Früh noch ihren Kaffee trinken und ihr Zigarren rauchen. Donnerwetter, geraucht habe ich gar nicht, gar keine Lust zum Rauchen. Ist doch komisch, ich hätte Lust, in mein Café auszugehen. Ja, aufgesperrt ist schon und von uns ist jetzt doch keiner da. Und wenn schon? Ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. Um 6 hat er noch im Café ausgefrühstückt und um 7 hat er sich erschossen. Ganz ruhig bin ich wieder. Das Gehen ist so angenehm. Und das Schönste ist, dass mich keiner zwingt. Wenn ich wollte, könnte ich noch immer den ganzen Krempel hinschmeißen. Amerika. Was ist das, Krempel? Was ist ein Krempel? Mir scheint, ich habe den Sonnenstich. Oh, wenn ich vielleicht deshalb so ruhig, weil mir noch immer einbilde, ich muss nicht. Ich muss. Ich muss. Nein, ich will. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, Gustl, dass du dir die Uniform ausziehst und durchgehst? Und der verfluchte Hund lacht sich den Buckel voll. Und der Kopetzky selbst möchte dir nicht mehr die Hand geben. Mir kommt vor, ich bin jetzt ganz rot geworden. Der Wachmann salutiert mir. Ich muss danken. Servus. Jetzt habe ich gar Servus gesagt. Das freut so einen armen Teufel immer. Aber mich hat sich keiner zu beklagen gehabt. Außer Dienst war ich immer gemütlich. Wie wir auf Manöver waren, habe ich den Chargen von der Kompanie Britannicas geschenkt. Einmal habe ich gehört, wie ein Mann hinter mir bei den Gewehrgriffen was von verfluchter Rackerei gesagt hat, und ich habe ihn nicht zum Rapport geschickt. Ich habe ihm nur gesagt, Sie passen's auf, das könnt einmal wer anderer hören. Da ging's Ihnen schlecht. Der Burghof. Wer ist denn heute auf Wach? Die Bosniaken. Schauen gut aus. Der Oberstleutnant hat neulich gesagt, wie wir im 78er Jahr unten waren, hätte keiner geglaubt, dass uns die einmal so parieren wären. Herrgott, bei sowas hätte ich dabei sein mögen. Da stehen sie alle auf von der Bank. Servus, servus. Das ist halt zuwider, dass uns einer nicht dazukommt. Wäre doch schöner gewesen auf dem Feld der Ehre, fürs Vaterland als so. Ja, Doktor, Sie kommen eigentlich gut weg. Ob das nicht einer für mich übernehmen könnte? Manassel, das sollte ich hinterlassen, dass sich der Kopetzky oder der Wimmetal an meiner Stadt mit dem Kerl schlagen. Ah, so leicht sollte er doch nicht davonkommen. Was? Ist das nicht egal, was nachher geschieht? Ich erfahr's ja doch nimmer. Da schlagen die Bäume aus. Im Volksgarten habe ich einmal eine angesprochen. Ein rotes Kleid hat sie angehabt. In der Strotzigasse hat sie gewohnt. Nachher hat sie der Rochlitz übernommen. Mir scheint, er hat sie noch immer, aber er redet nichts mehr davon. Schämt sich vielleicht. Jetzt schlaft die Steffi noch. So lieb sieht sie aus, wenn sie schlaft, als wenn sie nicht bis 5 zählen könnte. Aber wenn sie schlafen, schauen sie alles aus. Ich sollte ihr doch noch ein Wort schreiben. Warum denn nicht? Es tut's ja doch an jeder, dass er vorher noch Briefe schreibt. Auch der Clara sollte ich schreiben, dass sie den Papa und die Mama tröstet, was man halt so schreibt, dem Kopetzky doch auch. Manassel, mir kommt vor, es wäre viel leichter, wenn man ein paar Leuten Adieu gesagt hätte. Und die Anzeige an das Regimentskommando und die 160 Gulden für den Ball hat eigentlich noch viel zu tun. Na, es hat's mir ja keiner geschafft, dass ich's um 7 tue. Von 8 an ist noch immer Zeit genug zum Todsein. Todsein. Ja, so heißt's. Da kann man nichts machen. Ringstraße. Jetzt bin ich ja bald in meinem Kaffeehaus. Mir scheint gar, ich freue mich aufs Frühstück. Ist das nicht zu glauben? Ja, nach dem Frühstück zünde ich mir eine Zigarre an und dann gehe ich nach Haus und schreibe. Ja, vor allem mache ich die Anzeige ans Kommando, dann kommt der Brief an die Clara, dann an den Kopetzky, dann an die Steffi. Was soll ich denn dem Luder schreiben? Mein liebes Kind, du hast wohl nicht gedacht... Was Unsinn. Mein liebes Kind, ich danke dir sehr. Mein liebes Kind, bevor ich von hinnen gehe, will ich es nicht verabsäumen. Der Briefschreiben war auch nie meine starke Seite. Mein liebes Kind, ein letztes Lebewohl von deinem Gustl. Die Augen, die sie machen wird. Ist doch ein Glück, dass ich nicht in sie verliebt war. Das muss traurig sein, wenn man eine gern hat und so. Na, Gustl, sei gut. So ist es auch traurig genug. Nach der Steffi wäre noch manche andere gekommen und am Ende auch eine, die was wert ist. Junges Mädel aus guter Familie mit Kaution. Es wäre ganz schön gewesen. Der Clara muss ich ausführlich schreiben, dass ich nicht hab anders können. Du musst mir verzeihen, liebe Schwester, und bitte tröste auch die lieben Eltern. Ich weiß, dass ich euch allen manche Sorge gemacht habe und manchen Schmerz bereitet, aber glaube mir, ich habe euch alle immer sehr lieb gehabt. Und ich hoffe, Du wirst noch einmal glücklich werden, meine liebe Clara, und deinen unglücklichen Bruder nicht ganz vergessen. Ich schreibe lieber gar nicht. Nein, da wird mir zum Weinen. Es beißt mir ja schon in die Augen, wenn ich dran denk. Höchstens dem Kopetzky schreibe ich. Ein kameradschaftliches Lebewohl, und er soll es den anderen ausrichten. Ist schon 6? Oh nein, 3/4. Ist das ein liebes Gesichtel? Der kleine Fratz mit den schwarzen Augen, den ich so oft in der Florianigasse treffe, was die sagen wird. Aber die weiß ja gar nicht, wer ich bin. Die wird sich nur wundern, dass sie mich nicht mehr sieht. Vorgestern habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal spreche ich sie an. Kokettiert hat sie genug, so jung war die. Immerhin war die noch keine Unschuld. Ja, Gustl, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Der da hat sicher auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Na, jetzt wird er schön nach Hause gehen und sich niederlegen. Ich auch. Jetzt wird's ernst, Gustl, ja. Da wenn ich da mal das bisschen grausen wäre, so wäre schon gar nichts dran. Und im Ganzen, ich muss schon selber sagen, halte ich mich brav. Aber wohin denn noch? Da ist ja schon mein Kaffeehaus. Auskehren tun sie noch. Na, gehen wir hinein. Da hinten ist der Tisch, wo die immer Tarock spielen. Merkwürdig, ich kann mir's gar nicht vorstellen, dass der Kerl, der immer da hinten sitzt, an der Wand derselbe sein soll, der mich... Kein Mensch ist noch da. Wo ist denn der Kellner? Ja, da kommt aus der Küche. Er schlieft schnell in den Frack hinein. Ist wirklich nimmer notwendig. Ach, für ihn schon, er muss heute noch andere Leute bedienen. Habe die Ehre, Herr Leutnant. Guten Morgen. So früh heute, Herr Leutnant. Ah, lass uns nur, ich habe nicht viel Zeit, ich kann mit dem Mantel da sitzen. Was befehlen, Herr Leutnant? Eine Melange mit Haut. Bitte gleich, Herr Leutnant. Ah, da liegen ja Zeitungen. Schon heutige Zeitungen? Ob schon was drinsteht? Was denn? Mir scheint, ich will nachsehen, ob drinsteht, dass ich mich umgebracht habe. Warum stehe ich denn noch immer? Setzen wir uns da zum Fenster. Er hat mir schon die Melange hingestellt. So, dein Vorhang ziehe ich zu. Es ist mir zuwider, wenn die Leute hineingucken. Es geht zwar noch keiner vorüber. Ah, gut schmeckt der Kaffee. Doch kein leerer Wahn, das Frühstücken. Ein ganz anderer Mensch wird man. Der ganze Blödsinn ist, dass ich nicht genachtmalt habe. Steht denn der Kerl schon wieder da? Ah, die Semmeln hat er mir gebracht. Haben Herr Leutnant schon gehört? Was denn? Um Gottes Willen, weiß der schon was. Ach, Unsinn, es ist ja nicht möglich. Den Herrn Havertzwallner. Was? Scheiße, der Bäckermeister. Was wird er jetzt sagen? Ist der Mensch schon da gewesen? Ist der Mensch schon gestern da gewesen und hat's erzählt? Warum redet er denn nicht weiter? Aber er redet ja. Er hat heute Nacht um 12 der Schlag getroffen. Was? Darf nicht so schreien. Nein, ich darf mir nichts anmerken lassen, aber vielleicht träume ich. Ich muss ihn noch einmal fragen. Wen hat der Schlag getroffen? Famos, famos. Ganz harmlos habe ich das gesagt. Den Bäckermeister, Herr Leutnant. Herr Leutnant werden ihn ja kennen, na, den Dicken, der jeden Nachmittag neben die Herren Offiziere seine Tarockpartie hat, mit dem Herrn Schlesinger und dem Herrn Wasner von der Kunstblumenhandlung vis-à-vis. Ich bin ganz wach. Stimmt alles. Und doch kann ich's noch nicht recht glauben. Ich muss ihn noch einmal fragen, aber ganz harmlos. Der Schlag hat ihn getroffen. Ja, wieso denn? Woher wissen's denn das? Aber Herr Leutnant, wer soll's denn früher wissen als unseiner? Die Semmel, die Herr Leutnant da essen, ist ja auch vom Herrn Habeswallner. Der Pup, der uns das Gebäck um 4:30 in der Früh bringt, hat's uns erzählt. Um Himmels Willen, ich darf mich nicht verraten. Ich möchte schreien. Ich möchte lachen. Ich möchte dem Rudolf ein Bussel geben, aber ich muss ihn noch was fragen. Vom Schlag getroffen werden heißt noch nicht tot sein. Ich muss fragen, ob er tot ist. Aber ganz ruhig. Denn was geht mich der Bäckermeister an? Ich muss in die Zeitung schauen, während ich den Kellner frage. Ist er tot? Na, freilich, Herr Leutnant, auf dem Fleck ist er tot geblieben. Oh, herrlich, herrlich. Am Ende ist das alles, weil ich in der Kirche gewesen bin. Er ist am Abend im Theater gewesen. Auf der Stiegen ist er umgefallen, der Hausmeister hat den Krach gehört. Na, und dann haben sie ihn in die Wohnung getragen und wie der Doktor gekommen ist, war es schon lang aus. Ist aber traurig. Er war doch noch in den besten Jahren. Das habe ich jetzt famos gesagt. Kein Mensch könnte mir was anmerken. Und ich muss mich wirklich zurückhalten, dass ich nicht schrei oder aufs Billard spring. Ja, Leutnant, sehr traurig. War ein so lieber Herr und 20 Jahre ist er schon zu uns gekommen. War ein guter Freund von unserem Herrn und die arme Frau. Ich glaube, so froh bin ich in meinem ganzen Leben nicht gewesen. Tot ist er. Tot ist er, keiner weiß was und nichts ist geschehen. Das Mordsglück, dass ich in das Kaffeehaus gegangen bin. Sonst hätte ich mich ja ganz umsonst erschossen. Es ist doch wie eine Fügung des Schicksals. Wo ist denn der Rudolf? Ah, mit dem Feuerburschen rät er. Also tot ist er. Tot ist er. Ich kann's noch gar nicht glauben. Am liebsten möchte ich hingehen, um's zu sehen. Am Ende hat ihn der Schlag getroffen aus Wut. Es war halt in einem Zorn. Ah, warum ist mir ganz egal. Die Hauptsache ist, er ist tot und ich darf leben. Und alles gehört wieder mein. Komisch, wie ich mir da immerfort die Semmel einbrock, die mir der Herr Habetswallner gebacken hat. Schmeckt mir ganz gut, Herr von Habetswallner. Famos. So, jetzt möchte ich noch ein Zigarl rauchen. Rudolf, Sie. Rudolf, Sie. Lass es mir den Feuerburschen dort in Ruhe. Bitte, Herr Leutnant. Trabucco. Ich bin so froh, so froh. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Es muss ja was geschehen, sonst trifft mich auch noch der Schlag vor lauter Freude. In einer Viertelstunde gehe ich hinüber in die Kaserne und lasse mich von Johann kalt abreiben. Um 9:30 sind die Gewehrgriff und um 9:30 ist Exerzieren. Und der Steffi schreibe ich, sie muss sich für heute Abend freimachen. Und wenn's Graz gilt. Und Nachmittag um 4. Na wart, mein Lieber. Wart, mein Lieber, ich bin grad gut aufgelegt. Dich hau ich zu Krähenfleisch.